Die Ausländer lobpreisen die unsterblichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung hoch. Der Chef der Zweigstelle Jamalpur des bangladeschischen Juche-Ideologie-Instituts sagte, dank der Begründung der Juche-Ideologie und der Songun-Idee durch den Genossen Kim Il-sung sei zum ersten Mal in der Geschichte eine neue Zeit der Souveränität, in der die Volksmassen Herr über deren Schicksal seien, eröffnet und die Wahrheit von Songun, dass von der Armee der Sieg der revolutionären Sache, die Souveränität und Unabhängigkeit und das Gedeihen des Landes und der Nation garantiert werden, geklärt wurden. Der Vorsitzende der bangladeschischen Songun-Politikstudentengruppe betonte, der Präsident Kim Il-sung habe der Realität des Landes und dem Interesse des Volkes entsprechende Linie für den Aufbau des Staates dargelegt und das echte Land des Volkes, in dem das Volk Herr über alles sei und alles dem Volk diene, aufgebaut. Der erste Sekretär des Setka der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Sekretär des Regionskomitees Primorsk der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation hoben hervor, Kim Il-sung sei der hervorragende Politiker, der mit dem antiimperialistischen und souveränen Banner die Sache der Menschheit für die Souveränität siegreich vorangebracht habe. Die Vorsitzende der Partei für Frieden und Einheit Russlands sagte, das größte Verdienst von Kim Il-sung sei die gelungene Lösung der Frage des Nachfolgers. Der Generaldirektor des Memarischen Verlags Mit Tarmo unterstrich, dass das koreanische Volk unter der Führung von Genossen Kim Jong-un, der das Vermächtnis von Kim Il-sung und Kim Jong-il unerschütterlich erfülle, die Macht des politisch und ideologisch starken Landes und der Militärmacht demonstriere und beim Aufbau der Wirtschaftsmacht große Erfolge erziele.